Eilfertig betont die von einem französischen Gericht rechtskräftig verurteilte Straftäterin Christine Lagarde, dass dieses neue Digitalgeld das Bargeld nicht ersetzen, sondern nur ergänzen solle und dass niemand die Absicht habe, das Bargeld abzuschaffen. In Abwandlung eines römischen Sprichworts möchte ich dazu sagen, traue keinem Zentralbanker und wenn er mit Geschenken kommt. Denn dieser Wurm kommt mit einem Haken daher, der uns allen die wirtschaftlichen Eingeweide herausreißen und unserer Freiheit und Marktwirtschaft den Todesstoß versetzen wird. Ganz nebenbei werden wir zu gläsernen Objekten des totalitären Überwachungsstaates degradiert. Um das zu verstehen, müssen wir ein paar Eigenschaften dieses Digitalgelds verstehen. Das nicht umsonst auch Kryptowährung genannt wird. Krypto bedeutet verborgen, geheim, weil bei der Konstruktion dieses Geldes zwei unterschiedliche mathematische Verschlüsselungstechnologien zum Einsatz kommen. Die Adressen, also Konten, die das Geld enthalten, werden durch die gleiche Zwei-Wege-Verschlüsselungstechnik geschützt, die auch bei elektronischen Überweisungen nach dem PIN- und TAN-Prinzip heute schon zum Einsatz kommt und die daher zumindest als Anwender jeder kennt. Und die Kette der alten Transaktionen, also die eigentliche Blockchain, wird durch sogenannte Hash-Verschlüsselungen in ihrer Integrität gesichert, die nur in eine Richtung gehen und die gar keinen Schlüssel für eine Entschlüsselung haben. Diese Form der Verschlüsselung dient allein der Verifikation und Integrität der Datenbank. Eine Information, die einmal in einem sogenannten Hash-String transformiert ist, kann daher mit keiner noch so ausgefeilten Entschlüsselungstechnik wieder dechiffriert werden. Genau da liegt die Krux, denn die Blockchain ist aufgrund dieser Technik eine Art unauflösbares Logbuch aller früheren Transaktionen, die in dem System von Beginn seiner Inbetriebnahme an getätigt worden sind. Jeder Cent, jeder Euro kann durch die gesamte Kette zurückverfolgt werden, wann er wem gehört hat, was derjenige damit eingekauft hat und bei wem. Nichts davon geht je verloren. Die von der EZB geplante Digitalwährung ist das für den Staat lesbare Tagebuch unseres gesamten Lebens. Ob Sie mit 6 Jahren eine Tüte Gummibärchen für 30 Cent oder mit 16 Ihre erste Packung Kondome erworben haben, das weiß der Staat auch noch, wenn Sie 80 sind. Alles, was Sie je gekauft haben, Ihre Präferenzen, Ihr Geschmack, Ihr bevorzugter Handelspartner, Ihre sexuellen Vorlieben, kurz, die Blockchain ist das Logbuch Ihres Lebens und Ihrer Privatsphäre. Ihr ganzes Leben wird in dieser Blockchain gespeichert für die Ewigkeit. Sie sind dann gläsern, erpressbar, manipulierbar und werden vom bürgerlichen Subjekt zum staatlichen Objekt. Die Anonymität der Bitcoin ist nur, oder besser gesagt, war nur möglich, weil dies in der Absicht ihrer Programmierer lag. Aber auch diese ist längst perdu. Durch Testtransaktionen und Rechenpower ist es den Geheimdiensten längst gelungen, die Eigentümer der Bitcoin-Konten in ihrer überwiegenden Mehrheit zu ermitteln und in den Algorithmus der Zwei-Wege-Transaktionsverschlüsselung, der sogenannten elliptischen Kryptographie, hat die NSA einen Bug eingeschleust, der es ihr erlaubt, diese mit relativ geringem Aufwand zu brechen. Ihre Privatsphäre ist also noch nicht einmal dann wirklich geschützt, wenn es so vorgesehen war. Das ist aber noch nicht alles. Ihr Geld ist dann nämlich nicht mehr Ihr Geld. Die EZB hat es Ihnen nur geliehen. Die Zentralbank wird Ihre Version des Digitalgelds selbstverständlich so programmieren, dass sie stets die volle und umfassende Kontrolle über alles behält, was damit passiert.